Flaggen und T-Shirts. Findest du es albern, dass ein Stück Holz in einem Tempel ein Gott sein soll? Dann überleg mal kurz, ob du selbst nicht vielleicht auch ein paar Rituale hast. Das haben wir Menschen nämlich fast alle. Und wir belächeln gerne die Rituale anderer, sind aber schnell beleidigt, wenn andere sich über unsere Rituale lustig machen. Rituale helfen uns, an die großen Geschichten zu glauben, die Gesellschaften zusammenhalten. Sie sind heute noch genauso wichtig wie früher. Denk nur daran, wie ergriffen viele Menschen sind, wenn ihre Nationalflagge gehisst wird. Tatsächlich hat ein Land einiges gemeinsam mit einem Gott. Du kannst es weder sehen noch berühren. So wie Statuen den Menschen früher halfen, an ihren Gott zu glauben, so helfen uns Flaggen heute, an unser Land zu glauben. Jedes Land hat seine eigene Flagge. Viele von ihnen haben sich über die Jahrhunderte immer wieder verändert, doch inzwischen ähneln sie sich alle. Es sind rechteckige Stofflappen mit verschiedenfarbigen Streifen, geometrischen Figuren oder Sternen. Der Stoff ist nichts Besonderes. Er unterscheidet sich nicht groß von einem gewöhnlichen Hemdenstoff. Trotzdem halten die Menschen alle möglichen Rituale ab, um ihre Flagge zu etwas Besonderem zu machen. In manchen Schulen wird jeden Morgen die Flagge gehisst. Vor der ersten Stunde versammeln sich die Schüler im Hof, selbst bei Regen. Sie verfolgen, wie die Fahne langsam am Mast hochgezogen wird und singen vielleicht noch ein Lied. Vor wichtigen Gebäuden wie Polizeistationen und Sportstadien flattern Fahnen. Auch in manchen Vorgärten steht ein Fahnenmast. Bei wichtigen Ereignissen wie der Fußball-WM schwenken die Zuschauer begeistert Fahnen. Wenn Soldaten in den Krieg ziehen, haben sie oft eine Flagge bei sich. Unzählige Soldaten sind gestorben, weil sie verhindern wollten, dass ihre Fahne in die Hände des Feindes fällt. Wenn du deine Landesflagge bei so vielen Gelegenheiten präsentiert bekommst, fängst du irgendwann an zu glauben, dass dieser Stofflappen tatsächlich etwas Besonderes ist. Du erkennst dein Land darin, so wie andere Menschen in einem andersfarbigen Stück Stoff ihr Land erkennen. Viele Leute haben obendrein ganz persönliche Rituale. Vielleicht hast du zum Beispiel eine Art Glücksbringer-Shirt, ein Hemd, das sich nicht groß von deinen anderen T-Shirts unterscheidet, aber trotzdem etwas Besonderes für dich ist. Du bewahrst es in einer extra Schublade auf und ziehst es nur zu besonderen Anlässen an. Wenn du zum Beispiel eine schwierige Mathearbeit schreibst, nimmst du das Shirt schon am Abend vorher aus der Schublade. Morgens, beim Anziehen, musst du unbedingt mit der rechten Hand zuerst reinschlüpfen. Falls du aus Versehen die linke nimmst, ist das ein schlechtes Zeichen. Dabei summst du ein kleines Lied. Ach ja, und du sorgst dafür, dass das Shirt nur sonntags gewaschen wird. Als ob das Waschen an einem anderen Tag das Glück rausspülen könnte. Bekommst du eine gute Note in der Arbeit, denkst du, das Hemd hat mal wieder super funktioniert. Es hat wirklich magische Kräfte. Verhaust du die Arbeit, wirst du dir wahrscheinlich sagen, Mist, ich muss aus Versehen mit der linken Hand reingeschlüpft sein. Oder habe ich das Lied vergessen? Oder Moment mal, hat Papa die Waschmaschine nicht am Montag angeworfen? Verdammt, ich hätte besser aufpassen sollen. Wenn du diese Rituale ein paar Mal wiederholst, wird das Shirt mit der Zeit immer besonderer und kostbarer für dich. Würde es kaputt gehen oder geklaut werden, wärst du am Boden zerstört.